Jetzt gab's einen neuen Rap-Boss, das war ignorant, doch kompensierst du durch. Nur Eich und kurzen Schwanz in der Szene ist Zusammenhalt für alle erfremd. Der Disgrazierten ist ein Scham. Tech-Sport, Backkill, minus Touch Kick, plus Fairtag ist nix, so ungefähr der Zusammenhalt. Es gibt so viele Crews und unzählige Hits, doch euch Ego-Schien ist alles von Gates in euch gekippt. Meine Feier, Mucke, Hurks jeden Tag, doch es kann passieren, dass ich persönlich nicht mag. Ich mein, Bildung ist auch eine Bildung, das einzige, was kennst, ist Funktion der Schilum. Die Wasserpfeifen, Arschliche, die mag ich einfach nicht, das wisst ihr nicht, um was geht. Realität. Ich behaupte, ist das real? Ja, ganz genau. Fix die ganzen Groupies. Ah, fette Sau. Was wollt ihr denn noch her? Ich komm mit Mittelfinger für diese Szene, reichen normale Mittel nimmer. Ich komm mit Werkzeugkoffer, Mike und Desinfektionsspray. Rapper Kev im Studio ist als Dekoration schön. Mit dem Sitz zu zerlegen, brauch ich Inspiration schön. Nach Zeit sein kann ich bei dir schon eine Exhalation singen. Doch kein Power ins Game und kein Gegeneinander. Sind ja keine Gangster, nehmen nicht das Leben von einem anderen. Ich will für Connection, mach kein Lieder mit Leid. Doch fuck! Abgeblitzt, dass ich hört's wieder. Zur Zeit, so greif ich wieder zu Mike und muss dich Freezer namen. Dann freeze ich, Alter, der will eine Fische sammeln. Yo, ich vernetz mich gern, doch was bringt's, wenn nur jeder Konkurrenzdenken hat und abstinkt? Zusammenhalt ist so wenig bis gar nicht von einer gemeinsamen Session. Ist auch korrekt. Hört's mir mit zu, ich bin 21 Jahre. Doch schon für Reifer, ja, das ist wahr. Es macht's alle alles, wenn's Gangster war als und beim Benny Zuckerflader. In Wirklichkeit, das Satz ist nix. Oh ja, ein schlechter Witz, doch ich bin real. Wir erbarm, überhole euch nicht nur auf der Autobahn. LG, die Crew, wir sind's nicht leid. Bin mir auch ganz sicher, dass es länger so bleibt. Langsam aber doch, kommt der Schluss. Wir durchgehen das Sitzrei in einem Bus. Es schwimmt auf euch ein Hype umher, hat's gepanikt. Doch das Ganze so schnell ändern, sagt nur Titanic. Okay, ich jetzt aber wirklich auf. Geh jetzt auf euch alle scheißen, was mir braucht. Battle-Geschicht dissen, verbale Verletzungen, keiner dazu. Wie geniale Vernetzungen muss sie wirklich jeder solo durchkämpfen. Bis daher nicht weiter, unendliche Grenzen. Ich scheiße auf Hip-Hop, weil ich spür, was Hip-Hop will. Deshalb schreibe ich ein Lied, halt mal zusammen oder wie, geh mal an oder wie. Sag mal, wollen wir Disziplin, sag mal Community. Lebt ihr Hip-Hop? Ja, wir leben Hip-Hop. Hört ihr Rap? Ja, wir hören Rap. Doch die Inkompetenz macht dich halt und stopp. Locks mit die Community, zerstört die Tracks. Die Inkompetenz, jeder gegen jeden. Anstatt einer für alle und alle für einen. Heißt es Competition, sie stehen neben dem Leben und wollen dissen, statt miteinander zu reimen.